Ich weiß, wie wir die Haie vertreiben können. Luftblasen. Die mögen die Haie nicht. Habe ich in der Schule gelernt. Und herzlich willkommen zu Hai Alarm Folge 95. Wir sind zurück aus der Sommerpause und wir sind Benny, das Loch im Rumpf der deutschen Hai-Podcast-Szene. Und dabei wieder mal Jörn, der Druckausgleich der deutschen Hai-Podcast-Szene. Herzlich willkommen und hallo. Heute machen wir ganz viele Sachen. Wir sind im Flugzeug, unter Wasser, mit Haien. Bam. Lauter Traumata in einem Film verpackt. Ja, moin, genau. Also, moin. Ja, Leute mit zu großen Angststörungen sollten diesen Film auf jeden Fall nicht gucken. Als wir das angekündigt haben, also ich habe das bei Mastodon geschrieben, dass wir jetzt demnächst diesen Film besprechen würden und auch schon ein Foto aus dem Presskit geteilt, da schrieb gleich jemand, dass das alle drei Todesängste wären, die diese Person so mit sich herumträgt. Eingesperrt zu sein unter Wasser mit fremden Leuten und auch noch Haien dazu. Also das wäre wohl nichts für sie. Wie geht's dir? Kann ich verstehen. Du, es ist Freitagnachmittag, ich habe vor einer Viertelstunde Feierabend gemacht. Mir ging es schon mal schlechter. Doch, alles gut. Hab gerade eine Erkältung hinter mir jetzt erfolgreich beendet. Und kann mich eigentlich der war ja nicht so, nicht beklagen. Und selbst? Ja, also ich hatte eine fantastische Sommerpause mit großartigem Urlaub in Schweden und Norwegen mit dem Wohnwagen. Das hat alles ganz fantastisch geklappt und war eine fantastische Zeit, eine tolle Reise. Ich habe richtig Bock, jetzt nächstes Jahr dann nochmal nach Norwegen zu fahren. Und ja, wie das immer so ist, so nach ungefähr anderthalb Tagen auf der Arbeit war die ganze schöne Erholung dann wieder weg. Ja, in der Tat. Aber stimmt, wir haben uns ja offiziell mega lang nicht gesprochen. Das stimmt. Urlaub habe ich natürlich auch gemacht. Der ganze Sommer war hinter uns. War ein schöner Sommer. Wir haben schönen Urlaub auf Pellworm gemacht mit unserem Hund. Das hat er auch sehr genossen. Das war wirklich toll, ja, muss man sagen. Ja, hatte auch mit der Band so ein bisschen Sommerpause jetzt. Kommen wir mal ein paar andere Dinge tun. Das ist eigentlich ganz schön. Aber geht bald wieder weiter. Super. Mit allen Dingen. Zum Beispiel mit dem Hai-Alarm-Podcast. Ja, genau jetzt. Und wie? Ja, und wie, denn wir müssen in die Planung einsteigen für unsere Folge 100. Es sind von jetzt an im Prinzip noch 5 Monate. Ja, es ist bald. Ja, wir haben ja nachgefragt, wo ihr alle herkommt, weil wir wissen wollten, wo wir unser High Alarm 100 Event am sinnvollsten planen können. Es kommen immer noch Mails an von Leuten, die das Formular auf der Homepage jetzt ausfüllen. Echt? Melden sich immer noch Leute auch bei Spotify, die schreiben, wo sie wohnen, wie weit sie fahren würden. Also das ist schon ziemlich cool. Gerade heute habe ich eine Mail bekommen von jemandem, der wohnt hier 2 Dörfer weiter. Grüße übrigens, ja, nach Flecktown. Welches Dorf denn? Fleckeby. Fleckeby, ja. Wie schön. Ja, moinsen. Vielleicht kennen wir uns. Wahrscheinlich, ja. Ja, da kennt man eigentlich alle. Richtig, genau. Ja, und das können wir also schon mal sagen. Die erste Auswertung des Ganzen dieser Umfrage hat ergeben, die meisten Leute, die sich daran beteiligt haben, kamen aus NRW, was relativ wenig verwunderlich ist. Das ist das bevölkerungsreichste Bundesland. Die Wahrscheinlichkeit war da. Ja, richtig. Und da sind wir jetzt also auf der Suche nach einer passenden Location. Wir haben auch schon 2 Venues im Ruhrgebiet im Auge, die in Frage kommen. Da werden wir jetzt mal Angebote einholen und dann gucken, dass wir im Idealfall schon bald sagen können, wann und wo. Yeah. Angebot ist ein gutes Stichwort. Wenn jemand das hier hört und jemanden kennt, der irgendwie, es muss ja kein Kino sein, aber Kino wäre schon schön, wo man sowas veranstalten kann. Also wir wollen zusammen einen Film gucken und zusammen eine Folge aufnehmen und zusammen Zeit verbringen. Es ist natürlich auch eine Preisfrage. Ne, man kann natürlich alles Mögliche mieten, aber dieses Projekt ist ja non-monetär und alles würden wir eben selber auslegen sozusagen. Deswegen müssen wir genau gucken, wo wir das machen. Deswegen auch hier nochmal der Aufruf, wenn jemand kennt oder selber ein Kino hat. Ne? Wir haben ja eigentlich die perfekte Location, sie ist noch nicht an dem perfekten Ort. Leider. Das ist leider so, ja. Das stimmt. Ach, es ist alles nicht so einfach. Genau. Aber genau, meldet euch gerne nochmal, falls ihr da irgendwas wisst oder von irgendwelchen, ihr müsst die ja nicht mal kennen, wenn ihr irgendwie was schon mal was von gehört hat, wo man sowas machen kann. Nehmen wir gerne, ansonsten müssen wir halt googeln. Genau, richtig. Ich war übrigens während der Sommerpause rein zufällig in Nordrhein-Westfalen, und zwar in Köln, habe da die Auf Distanz 100 Party besucht und dort Michael getroffen, der angefixt von Lars und seiner lieben Frau dann in den High-Alarm reingehört hat, und der hat sogar meine Rechnung bezahlt fürs Abendessen. Bin immer noch ganz platt, das hätte ich überhaupt gar nicht erwartet. Danke. Großartig. Also das fand ich ganz fantastisch. Da habe ich mich sehr gefreut. Und damit würde ich sagen, das ist ja im Prinzip schon eine schöne Überleitung zu unserem Feedback-Blog. Ja, absolut, genau. Und zwar, was ich eben gerade erst entdeckt habe, shame on me. Also Sommerpause habe ich halt auch den High-Alarm-Instagram-Kanal in Ruhe gelassen. Und deswegen jetzt erst gesehen, 12 Tage später, dass unser neuer Freund vom Trash-Taucher-Podcast nach unserer Crossover-Episode im Juli, wo wir über Sharkula gesprochen haben, eben jene Macher von diesem Film vors virtuelle Interview-Mikrofon geholt hat. Also der hat mit denen ein YouTube-Interview gemacht, gute 2 Stunden lang. Da ich es eben heute erst entdeckt habe in Vorbereitung auf diese Folge, habe ich es auch noch nicht komplett geguckt. Ich habe bisher nur die erste Viertelstunde geschafft. Aber wie cool ist das denn? Weil sie natürlich auch darauf referenzieren, dass wir miteinander gesprochen haben. Sensation. Und die beiden Jungs haben angekündigt, dass sie da auch ein paar richtige und falsche Annahmen, die wir getroffen haben in dem Podcast, den sie sich nämlich angehört haben, direkt bereinigen wollen. Also das Video gucke ich mir auf jeden Fall noch ganz bis zum Ende an. Das sind der Hauptdarsteller und der Regisseur. Also Schmandi und Dieter. Schmandi und Dieter. So ist sehr gut. Den Link hauen wir natürlich auch direkt in die Shownotes, klar. Logisch. Tolle schreibt uns: Ich habe es endlich geschafft, anzufangen, euren Podcast zu hören. Bin gerade bei Folge 20 Ice Sharks auf Folgendes gestoßen. Ihr sprecht da über ein Hai-Aquarium, das in Sinsheim gebaut werden soll, und darüber, dass es keine gute Idee sei. Die Haie könnten in den Fluss gespült werden, und als sie bemerkt, dass durch Sinsheim nur ein Bach fließt, erwähnst du, die würden einen etwaigen Hai-Film wahrscheinlich eher im Stadion vom TSG Hoffenheim drehen. Anscheinend haben sie mit den Dreharbeiten begonnen, wenn man diesen Bildern glauben will. Und dann gibt es also einen Link zu einem Artikel über ein Starkregenereignis Ende Juni in Hoffenheim, wo es ein Video gibt, tatsächlich war das Stadion der TSG komplett geflutet. Ja, genau. Ja, tolle, er hat mir das privat geschrieben. Den kenne ich nämlich schon ein paar Jahre. Und der hat mir das privat bei WhatsApp geschrieben. Hier, guck mal, ich höre euch ja jetzt ja auch und so. Und dann eben diesen Absatz. Vielen Dank und nochmal liebe Grüße. Großartig. Dann haben wir noch eine Nachricht von Dirk bekommen, und er schreibt zur Episode 64, Megalodon Rising, die Älteren werden sich erinnern, ein etwas später Kommentar zu den Torpedos. Jörn erklärt es nicht wirklich richtig, natürlich nicht. Klar, woher auch, was weiß ich über Torpedos. Genau. Ja. Kurz vor dem Zweiten Weltkrieg hat man in den USA und Deutschland Torpedos mit Magnetzündern entwickelt. Diese reagieren auf das Magnetfeld eines Schiffes. Es ist also nicht wie bei den vorherigen Torpedos nötig, das Schiff direkt zu treffen. Wusste ich auch nicht. Vorher liefen die Torpedos knapp unter der Wasserlinie und trafen damit das Schiff an der Seite. Das macht ein Loch, aber sonst auch nicht viel. Wenn das Schiff Schotten hat oder man das Loch verschließen kann, ist das alles reparabel. Mit den neuen Torpedos konnte man unter dem Schiff drunter herschießen, und der Magnetzünder zündet genau dann, wenn der Torpedo unter dem Schiff ist. Durch die Explosion gibt es eine große Gaswolke. In Gas kann das Schiff aber nicht schwimmen, und dadurch bricht es im Optimalfall in der Mitte durch. Selbst wenn es nicht komplett bricht, ist die Chance auf irreparable Schäden sehr groß. Fun Fact: Sowohl die Kriegsmarine wie auch die US Navy hatten zu Beginn des Krieges Probleme mit unzuverlässigen Torpedos. Siehe Wikipedia unter Torpedokrise bzw. The Great Torpedo Scandal. Also da haben wir wirklich ganz viel Allgemeinwissen gelernt. Vielen Dank, Dirk. Also auf sowas wäre ich ja nie gekommen. Sensation. Oh, ich habe mich gerade verschluckt, Entschuldigung. Aber mach mal weiter, ich trinke hier einfach noch ein bisschen was. Ja, okay, ich nehme auf den nächsten auch. Und zwar gerne ein Shoutout an den Podcast E&U-Gespräch, die in ihrer Sonderfolge Megalodon unser kleines Projekt hier lobend erwähnt haben. Vielen Dank auch an Kirsten, die uns darauf hingewiesen hat. Ich habe mir die Folge tatsächlich angehört, und das fand ich so total spannend. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ganz früh zu Beginn unseres kleinen Podcast-Projekts haben wir uns ja so ein bisschen darüber überlegt, wie spricht man denn jetzt Megalodon aus? Mhm. Und die sprechen Megalodon. Und das scheint tatsächlich auch die richtige oder die bessere Aussprache zu sein, weil Megalodon halt großer Zahn heißt. Und da auf gar zu betonen, ist irgendwie Quatsch. Aber insgesamt ganz spannende Folge. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, das zu hören, was sie da alles so mit reindrehen und so das große Bild High Trash oder Sharksploitation zeichnen. Also das ist eine Folge, die ich durchaus empfehlen kann. Nice. Marc hat uns geschrieben, nachdem ich euren Podcast schon über Jahre begeistert höre, kann ich eventuell auch mal eine Kleinigkeit zur Erheiterung beitragen. Gerade die Karikatur mit dem Clownhai hat mich sehr abgeholt. Ich musste direkt an euch denken und es euch weiterleiten. Vielen Dank für die vielen, vielen enorm unterhaltsamen Stunden mit und über diese Qualitätsstreifen. Ihr seid mein am längsten gehörter Podcast, zusammen mit dem unvermeidlichen Kackis, und ich freue mich jedes Mal über eine neue Folge, die unverhofft in meinen Podcatcher auftaucht. Macht weiter so. Viele sommerliche Grüße aus Chemnitz von Mike. Marc. Ich habe die Nachricht von Marc mit reingenommen, weil was kann man auch nicht darstellen, audiotechnisch, aber visuell könnte man es. Mehr High-Wortspiele, als man das auch andersweise ahnen würde. Also in begeistert, Kleinigkeit, Erheiterung, weiter leiten, unterhaltsam und so weiter, Qualitätsstreifen. Überall hat er das Wort High eingebaut, deswegen fand ich es ganz großartig. Und die von ihm besagte Karikatur mit dem Clown-Hai sind zwei Haie, die einen nebeneinander herschwimmen, und einer von den beiden ist als Clown geschminkt und hat so eine schöne Clowns-Perücke auf und sagt: Ich dachte, sie hätten weniger Angst vor mir, aber lasst mich. Boy, let me tell you, sagt er auf Englisch. I thought they'd be less scared of me, but boy, let me tell you. Und spielt natürlich darauf an, dass ja Leute vor Clowns teilweise mehr Angst haben als vor Haien. Ja, Strichwort Gruselclowns. Ja, also im Prinzip hat Marc eigentlich überall da, wo ein Ei zu hören war, Hai reingeschrieben. Großartig. Ja, vielen Dank. Dann hat mir Wendy geschrieben, und zwar hat sie mir einen Poster, ein Filmposter geschickt aus der Kategorie die schlechtesten Film-Remakes aller Zeiten. Und das könnte man ihrer Meinung nach gut als Filmposter für unseren Ei-Alarm-Podcast nutzen, wo wir ja ein paar Folgen in Folge darüber gesprochen haben, was bei meinen Eltern in Kappeln für große Hühnereier auf dem Markt zu kaufen gibt. Großartig. Und dieses Filmposter heißt Das weiße Ei und ist einfach das Jaws-Poster, wo anstelle des Hais ein Hühnerei aus dem Wasser kommt. Fantastisch. Fantastisch. Es kann so einfach sein. Ja, genau. Ja, und Luxan Wunder, übrigens ein großartiges Comedy-Team, die auch eine Zeit lang einen Podcast hatten, WTFM 100,0 hieß der, also wirklich so Comedy-Parodie-Kram. Unter anderem dann auch ein Segment Deutschlandradio YOLO. Die jungen Nachrichten des Deutschlandfunks. Sensationell. Ich habe mich wirklich weggeschmissen. Das kam raus, als ich gerade halbwegs da angefangen habe. Aber inzwischen haben die das Podcast-Projekt eingestellt, weil sie gemerkt haben, dass es halt einfach wahnsinnig anstrengend ist, wenn man im Wochenrhythmus so hochwertig produzierte Comedy und dann auch noch Comedy-Songs in einen Podcast packen möchte, und machen jetzt in Anführungszeichen nur noch ihre Live-Tour. In dem Beitrag, wo das weiße Ei dargestellt wird, die schlechtesten Filmremakes aller Zeiten, bin ich geneigt dazu, die anderen auch irgendwie zu zeigen, weil auf dem zweiten Slide, das sind 6 Bilder, gibt es Inglourious Pasta, also einfach ein Nudelfilm, logischerweise. Dann The Hanover, also einfach das Poster von The Hangover in Hannover. Dr. Shiagu, finde ich auch ganz gut. Star Horse, einfach zwei Pferde mit Lichtschwertern. Und Käse Blanca, Casablanca mit Parmesankäse. Sensationell. Ja, also das auch gute Poster. Einfach mal durchklicken gerne. Wir verlinken das. Genau. Iron Maiden haben ein neues T-Shirt mit Hai-Motiv. Ja. Meine Shirtgröße ist ja XL. Ja. Wichtig zu wissen. Ja, es ist im Prinzip Eddie, der einen Eddie-mäßigen Hai an der Rückenflosse festhält, oder? Ja, genau. Und ich glaube, das ist echt, weil es ist vom Iron Maiden Instagram-Account. Ja, sehr gut. Ja. Vielen Dank dabei an Marvin, der mir so viele Sachen geschickt hat. Alle möglichen Gadgets, aber auch ein Bild, und zwar mehrere Bilder und unter anderem den Shark-Dressed Man. Das ist einfach ein Hai mit Zylinder, Monokel, Schnurrbart und Fliege. Und der Satz lautet, every girl's crazy about a shark-dressed man. Da hatte ich natürlich erstmal wieder einen Ohrwurm. Ja, natürlich. Von der Schreckszene haben wir einen Hinweis bekommen, und zwar haben die zu viele Hai-Filme geguckt und sehen jetzt überall Hinweise darauf, und das ist wirklich super witzig, weil es halt einfach ein Video ist aus dem Fenster eines Flughafens und wir sehen im Vordergrund diesen Finger, also diese Gangway, die vom Gebäude zum Flughafen hin, zum Flugzeug hinführt, und dahinter fährt halt ein Flugzeug vorbei oder mehrere sogar, und die Flosse des Heckleitwerks hinten, das sieht aus wie eine Haifischflosse, die sich nähert. Weil man auch einfach nur diese Flosse sieht und den ja. Rest des Flugzeugs nicht. Genau, sensationell. Zu guter Letzt hat Ingo einen Hinweis darauf, wie man sich im Notfall über einen Hai in der Nähe verständigt, sollte man unter Wasser sein. Da hat er uns ein Bild geschickt mit Zeichensprache für TaucherInnen, wie sie sich über Haie austauschen können, ist auch sehr, sehr schön gemacht. Vielen Dank an alle Nachrichten, die wir bekommen haben. Wir haben natürlich jetzt nur ein Best-of aus den Sommernachrichten nehmen können. Wir freuen uns über jede Einsendung und das macht immer sehr viel Spaß. Vielen Dank. Richtig. Wir werden da noch ein bisschen mehr verlinken in den Shownotes auf highalarmpodcast.de. Und damit kommen wir dann zum heutigen Film. Juhu. Nämlich zu No Way Up. Und das ist ein relativ neue Produktion, ist noch gar nicht so lange draußen, von dem Produzenten der 47 Meters Down-Reihe. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit dem Klappentext an. Da hat mir übrigens auch, bevor ich den Klappentext vorlese, Mai König uns auch geschrieben, hier, habt ihr schon gehört, hier kommt ein neuer Film. Und ich nur so, ja, wart mal ab. Und zwar passiert Folgendes. Ein Passagierflugzeug stürzt in den Pazifischen Ozean. Das schwer beschädigte Flugzeug kommt unter Wasser, gefährlich nah am Rand einer Schlucht, zum Stillstand. Die überlebenden Passagiere und die Besatzung sind in einer Luftkammer gefangen, wo ein Kampf ums Überleben entbrennt. Denn nicht nur die Luft wird knapp, sondern auch andere Gefahren nähern sich von allen Seiten. Im Intro des Films befinden wir uns unter der Wasseroberfläche. Zu sphärischer Musik sehen wir Wellenbewegungen von unten und schließlich die Silhouette eines Bootes. Wenig später löst sich Blut im Wasser auf und danach fällt ein menschlicher Körper ins Wasser. Erst ist die leblose Person nur sehr schwer zu erkennen, aber als die Kamera näher rankommt, sehen wir, es ist eine Frau in einem eleganten Kleid, die immer weiter nach unten sinkt. Plötzlich reißt sie die Augen auf und schreit unter Wasser und dabei strömt Blut aus ihrem Mund. Harter Schnitt. Ein Mann schreckt aus dem Schlaf hoch, als hätte er gerade einen schlimmen Albtraum gehabt. So wie jeder normale Mensch setzt er sich ruckartig auf und keucht. Er muss erst mal zu sich kommen. Wir beobachten ihn beim Wachwerden in seinem Wohnwagen, während im Radio der Wetterbericht läuft. Im Schrank hängt eine Uniform der Army, die er aber ignoriert, als er den Autoschlüssel herausnimmt und sich in den Stau von Los Angeles stellt. Im Flughafen von L.A. warten zwei Surfer-Dudes auf ihre Reisebegleitung und als die durch die Tür kommt, wird klar, was unser Freund aus dem Wohnwagen macht. Er ist ihr Bodyguard-Butler, zumindest kümmert er sich um ihr Gepäck. Im Gespräch mit ihrem Freund stellt sich heraus, dass der Vater der Frau ziemlich, overprotective ist und auf Begleitschutz bestanden hat. Während sich also Ava und ihr Freund Jed streiten, quatscht der Dritte im Bunde, Kyle, Bodyguard Brandon, doof von der Seite an. Und haben Sie schon Terroristen im Flughafen entdeckt? Jo, Junge, weißt du was? In jeder Situation besteht die Gefahr von Gewalt. Hier ist sie praktisch gleich null. Außer, dass ich dir gleich mal vom Koffer hau. Und was ist mit dem Typen da hinten an der Ecke? Die sehen doch verdächtig aus, oder? Oh, meinst du den Typ mit den langen Haaren hinter mir? Nee, das ist ein pazifistischer Musiker. Und die beiden schweren Meckesse da, die tätowierten Glatzköpfe, die gerade reingekommen sind, sind erfolgreiche Manager. Guck dir mal die makellosen Hände von den Arschgeigen an. Und die ältere Dame mit dem Dackelhelm vorne, die könnte gewalttätig sein, aber nur gegenüber ihrem Ehemann. Soll ich noch weitermachen? Nein, danke. Das alles erzählt Brandon, ohne sich auch nur umzudrehen. Wir merken also sofort und in den ersten Minuten des Films, hier steht einer, der weiß, was er tut und der alles im Griff hat. Beim Check-in wird außerdem klar, wer der Vater von Ava ist. Der Gouverneur von Kalifornien, der sich gerade zur Wiederwahl stellt. Avas Freund Jed findet überhaupt nicht gut, dass er buchstäblich überall rumläuft. Am Telefon, auf einem riesigen Plakat und in der Abflughalle und in Gestalt von Bodyguard Brandon auch mit in dieser kleinen Reisegruppe. Nach einem kurzen, aber irgendwie toxischen Gespräch über Avas Zukunftspläne setzen sich Jed und sein Kumpel Kyle etwas abseits von Brandon und Ava. Das gibt den beiden Zeit, ein altes Trauma aufzuarbeiten, denn eigentlich wissen auch Brandon und Ava, dass Brandon auf dieser Urlaubsreise eigentlich nicht gebraucht wird. Sie traut sich aber nicht so richtig, allein zu reisen, nach dem Unfall, der ihre Mutter das Leben gekostet hat. Und auch Brandon macht sich Vorwürfe, denn wäre er damals dabei gewesen, dann wäre sie vielleicht nicht ertrunken. Also 1A-Zirkelschluss zum Anfang des Films, denn er hat immer noch Albträume deshalb. Sie bittet ihn trotzdem mitzukommen und er verspricht Diskretion. Ihre Freunde würden seine Anwesenheit kaum bemerken. Boarding, Sicherheitsballett und Avas Freunde sind versnobte Flachwichser, die sich über das Kabinenpersonal lustig machen. Deswegen schüttet der Steward Kyle auch verdientermaßen ein Bier über die Hose. Während der versucht, den Fleck zu trocknen, schüttelt sich das Flugzeug. Ava kriegt etwas Flugangst und Kyle macht sich lieber lustig über sie. Warum ist das Flugzeug bloß so leer? Weil es so alt ist und niemand irgendwas riskieren will. Hör nicht auf ihn, das ist Blödsinn. Leute, guckt euch das an. Die Tragflächen. Die sind dünn wie Papier. Die halten doch nie, wenn wir aus 6000 Metern abstürzen. Oh, du Blödmann. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Junge, hier spricht der Captain. Echt jetzt? Bitte entschuldigen Sie die scheiß Turbulenzen. Wir sind in echt so einen scheiß Vogelschwarm geraten. Aber ist alles in Ordnung, Junge. Ich hoffe, Sie haben sich nicht allzu sehr erschrocken, oder was? Captain muss Captain sein. Ja, hier sehr gekichert gerade, schön. Leider besteht aber doch Grund zur Sorge, denn eins der Triebwerke fängt jetzt Feuer. Ein Teil der Außenhülle des Flugzeugs wird abgerissen. Menschen fliegen aus dem Flugzeug, die Maschine stürzt runter, knallt ins Wasser. Dabei werden mehrere Menschen getötet, weil sich ihre Sitze lösen und sie dazwischen eingeklemmt werden. Das ist aber noch nicht das Schlimmste, denn das Flugzeug geht auch noch schnell unter, was kein Wunder ist bei einem 20 Quadratmeter großen Loch im Rumpf. An einem Unterwasserabhang bleibt das Flugzeug schließlich liegen. Warum auch immer, es ist nicht komplett mit Wasser vollgelaufen. Aber außer Ava, Kyle und Jed scheint nur noch der Steward Danilo überlebt zu haben. Schöne Scheiße. Denn am Flughafen hatten sie ja auch noch ein nettes Rentnerpärchen und ihre Enkelin getroffen. Um die wäre es wirklich schade, wenn nicht Brandon mit ihnen vorne in der Business Class gesessen hätte. Er schafft es zumindest, die Oma und das Mädchen zu retten, obwohl er selbst schwer verletzt ist. Oh Gott, hilf uns, oh Gott. Jed! Oh, sorry. Du machst der Kleinen Angst. Und Kyle, niemand ist an gebrochenen Arm gestorben. Darum kümmern wir uns später. Ja, aber jetzt sind wir hier unter Wasser. Hör mal, das ist hier eine Luftblase. Die Luft kommt hier nicht raus. Wir sind also erstmal sicher. Ich weiß ja nicht, wie O'Brien bei Sinn des Weltalls spricht, aber... Keine Ahnung. Das ist nicht irgendwie so. So irgendwie, oder? Wahrscheinlich. Ja, das passt immer nicht so gut. Das wäre wirklich sehr Meta. Nein, ja. Egal. Brandon übernimmt wie selbstverständlich das Kommando. Danilo soll sich mal ansehen, ob es im Heck Anzeichen für eine Verformung gibt. Und Ava soll den Wasserstand im Auge behalten. Außerdem, ob jemand schläfrig wird. Denn das wäre ein Zeichen dafür, dass die Luft knapp wird. Ansonsten bleibt nur abwarten. Brandon macht sich danach auf den Weg, um vom Bug des Schiffs. Geil. Wow. Luftschiff, ja. Brandon macht sich danach auf den Weg, um vom Bug des Flugzeugs eine Sauerstoffflasche zu bergen. So soll ihnen die Luft nicht ganz so schnell ausgehen. Auf dem Rückweg wird er aber von einem Hai angegriffen, wird verletzt und wenige Sekunden, nachdem er die Flasche nach hinten zu den anderen gebracht hat, auch gefressen. An der Oberfläche. Wir fliegen über das Meer und begegnen einem Rettungshubschrauber. Der Gouverneur hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, denn über Funk hören wir, dass noch weitere Hubschrauber kommen werden. An Bord des Flugzeugs unter Wasser ändert sich die Lage. Das Wasser steigt und im Heck tropft Wasser von der Decke. Ein klares Zeichen dafür, dass sich das Mistding verformt. Jed ist beunruhigt. Oh. Sehr beunruhigend. Ja. Wie stark ist das Flugzeug denn vorne beschädigt? Diese komische Blackbox könnte doch sonst wo liegen. Die finden uns doch nie. Ah, mit der Sauerstoffflasche hat uns Brandon Zeit verschafft. Die Luft wird reichen. Vorne im Flugzeug machen sich die ersten Haie über die Toten her und natürlich versucht einer von denen auch von außen ins Flugzeug zu beißen. Das sorgt nicht gerade für Entspannung unter den Überlebenden. Ebenso wenig wie Jed mit seinem Ingenieursdiplom, der darauf hinweist, wie unterschiedlich die Wandstärken von U-Booten und Flugzeugen sind. Nicht hilfreich, Junge! Der Hubschrauber über der Wasseroberfläche kann das Flugzeug, das unter der Wasseroberfläche liegt, irgendwie nicht so gut sehen und deswegen fliegen er und seine Kollegen immer größere Suchkreise. Und als ob das alles nicht schon scheiße genug wäre, rutscht das Flugzeug am Meeresgrund weiter ab. Direkt an der Kante eines Tiefseegrabens bleibt es letztlich liegen. Wir liegen steiler als vorher. Ja, und auch viel tiefer. Oh, denkst du, wir sollten weiter abwarten? Der Meeresboden ist irgendwie nicht so stabil, wie Brandon dachte. Sollen wir durch das Loch nach oben schwimmen? Ich fürchte, wir haben keine Wahl. Ja, und was mit den Haien? Die müssen wir irgendwie ablenken. Tja, wie macht man das jetzt am schlauesten? Haie ablenken, klar. Rosa, das kleine Mädchen von vorhin, erinnert sich daran, dass sie in der Schule etwas gelernt hat. Haie mögen keine Luftblasen. Wusste ich auch nicht. Den Erwachsenen kommt das nicht so richtig wie eine Lösung vor, aber sie überlegen immerhin, was sie machen können. Die Luftflaschen der Schwimmwesten könnten helfen, also diese kleinen Dinger, damit die Westen schneller aufgeblasen werden. Vielleicht findet sich irgendwas im Frachtraum oder in den Gepäckfächern. Ava bemüht sich nach Kräften, halbwegs Optimismus zu verbreiten. Unterdessen entdeckt einer der Hubschrauber Trümmerteile auf der Wasseroberfläche. Leider ist der Tank schon fast leer und so bleibt den beiden Erkundungstauchern nur ein sehr kurzes Zeitfenster für die Suche. Tatsächlich finden sie sogar das Flugzeug. Ein aufregender Moment, der nicht so wirklich gefeiert werden kann, denn mehr als das berühmte Alles-Okay-Zeichen zu machen, was in manchen Ländern Europas auch als Arschloch interpretiert wird, das könnte alles heißen, wenn zum Beispiel einer von beiden Italiener ist. Tatsächlich schaffen es die Taucher ans Fenster des Flugzeugs, wo sie eben jenes Zeichen geben. Große Freude, innen und außen, juhu. Aber dann kommt als größter Spielverderber des Tages ein Hai vorbei und verputzt mindestens einen der beiden Taucher. Der zweite Rettungstaucher könnte unter Umständen ins Flugzeug getaucht und dort von den Haien getötet worden sein. Es ist noch etwas unklar. Ava und die anderen beschließen also, nach seiner Leiche zu suchen, um die Tauchausrüstung für ihre Flucht zu nutzen. Erst finden sie nichts und dann beißt der Hai Jed auch noch den Unterschenkel ab. Scheiße. Sie schaffen es, die Blutung zu stoppen. Aber so steigt natürlich der Zeitdruck nicht unerheblich und am Ende bringt es auch nichts. Jed erliegt seinen Verletzungen. Und dann bewegt sich auch noch das Flugzeug weiter Richtung Abgrund. Das Wasser steigt weiter. Zeitdruck ist das Stichwort. Sie müssen jetzt irgendwas unternehmen, auch wenn es riskant ist. Jetzt muss es losgehen. Das ist genau der richtige Moment für Kyle, ein Kindheitstrauma aufzuarbeiten. Als ich noch klein war, ist mein Vater immer mit mir schwimmen gegangen. Da tauchte ich im tiefen Becken bis runter zum Boden. Aber ich hatte Schwierigkeiten, wieder hochzukommen. Ich wusste, dass ich es nicht mehr ganz nach oben schaffe. Also hielt ich den Atem an, solange ich konnte. In der Hoffnung, er würde mir helfen. Aber er hat es nicht getan. Oh, ich hab's dann auch gerade noch rechtzeitig geschärft. Und während draußen die Haie lauern, das Flugzeug ächzt und knarzt und quietscht, sieht es nicht so richtig gut für die Überlebenden aus. Kyle macht noch schnell eine vorbeischwimmende Dose Bier auf, bevor sie sich in Neoprenanzügen und mit Rettungswesten ausgerüstet nach oben begeben. Sie wollen schnell das Loch im Rumpf erreichen, im Vorbeischwimmen die Luftflasche des toten Tauchers mitnehmen und dann nach oben. Nach oben, das ist das Wichtigste. Viel Zeit rumzutrödeln bleibt aber auch nicht, denn inzwischen ist das Cockpit des Flugzeugs abgebrochen und der Rest des Rumpfs rutscht immer weiter ab. Auf dem Weg nach draußen sterben noch schnell Kyle und Rosas Oma, aber die anderen schaffen es, dem toten Taucher die Pressluftflaschen abzunehmen. Ob sie es dann tatsächlich nach oben schaffen oder ob der Titel No Way Up doch noch irgendwas bedeutet, das dürft ihr euch wie immer selber anschauen. Vielen Dank. So. Das haben wir sehr detailliert besprochen. Ja. Hätten wir Spoilerwarnung einbauen sollen. Das fällt mir immer erst nach der Zusammenfassung auf. Ach, naja, wir sind ja stimmt, wir sind relativ weit gegangen tatsächlich diesmal, aber ist ja nicht so, dass der Film da zu Ende ist, ne? Das stimmt. Also, richtig. Genau. Passiert ja noch ein bisschen was. Was sagen wir denn dazu? Du, das ist mal ein ganz anderes Kammerspiel. Bisschen langweilig. Ja. Richtig, es ist langatmig, muss man an der Stelle sagen. Also es fängt wirklich schon sehr langsam an, ne? Also die Intro, das Intro, wo die ganzen Credits schon mal vorne durchlaufen und wir das Meer sehen und dann fällt irgendwann diese Frau ins Wasser und dann kommt Brandon, der aus der hochschreckt. Man hat sofort so einen Sympathiemoment und die sagen, hey, im Hals O'Brien. Ja, echt, Chief O'Brien, hab ich oft gesehen, yay. Und dann sitzt er da und er macht ja eigentlich nichts. So, er steht einfach nur auf und kommt zu sich und macht sich einen Kaffee und guckt aus dem Wohnwagenfenster und zieht sich an, damit er dann zur Arbeit fahren kann. Und allerdings, ganz kurz, ja. Es ist handwerklich gut gemacht, also zumindest die ganzen Wasserszenen am Anfang. Das ja. ist schon mal ganz gut, aber es ist trotzdem ja. langatmig. Ja, ja, genau. Also sieht alles, die ganze Geschichte, finde ich, sieht total gut aus. Das kannst du nichts von sagen, aber das stimmt. Es dauert halt alles so seine Zeit, bis das mal in die Gänge kommt und dann sitzen sie endlich im Flugzeug und da sieht man dann auch, finde ich, dass sie da so ein bisschen gespart haben, weil halt genau so viele Leute im Flugzeug sitzen, wie man für den Film braucht. Ja, das sind viele freie Plätze, ja, stimmt. Und sie reden doch noch darüber, dass der Flug so voll ist eigentlich, oder? Oder reden sie darüber, dass er so leer ist? Genau, sie kommen ja rein beim Boarding und Brandon sagt noch zu Ava, hey, wo willst du denn hin? Die Business Class ist hier vorne. Und sie sagt, nee, ich würde lieber mit den anderen da hinten sitzen. Das ist auch kein Problem, weil das Flugzeug nicht so stark gebucht ist. Ja, doch, so stimmt, ja. Ne? Und so, also wird auch thematisiert in dem Film, aber ich glaube, es ist halt im Wesentlichen keine dramaturgische, sondern eine Budgetentscheidung gewesen, zu sagen, wir haben nicht so viel Geld vielleicht, um so viele Statisten zu bezahlen dafür, dass die sich halt einmal ins Flugzeug setzen. Ja, genau, und dann rausanimiert werden. Ja. Ich habe mir gar nicht so wahnsinnig viel aufgeschrieben, weil ich damit beschäftigt war, die Zusammenfassung zu schreiben. Also, ich habe mir notiert, auch diese Szene am Flughafen, dass die am Anfang wirklich sehr lang ist. Das Erste, was mir aufgefallen ist, als jemand redete, das Erste sind ja hier Jad und Kyle, die da am Flughafen miteinander reden, und dachte ich gleich so, oha, die Stimmen passen ja gar nicht. Ja. Das zog sie auch so ein bisschen durch den Film. Nachher wurde es ein bisschen besser, aber die beiden fand ich nicht gut. Die beiden Typen sind auch super dullig, einfach. Ja, furchtbar. Weiß gar nicht, was Ava da an Jad irgendwie findet. Na gut. Und dann, also es wird nie so wirklich erklärt, warum jetzt einfach random dieses Triebwerk brennt. Also sie reden ja am Anfang darüber, dass es ein altes Flugzeug ist. Ach genau, so war das. Altes Flugzeug, weil der nicht so überbucht war, könnte sich leisten, ein älteres Modell zu nehmen oder so ähnlich war das, glaube ich, ne? Ja, das ist ja das, was Kyle da so rummutmaßt, ne? So, genau. Ava fragt irgendwie, warum so wenig los ist. Und er sagt, ja, halt besser, weil das Flugzeug so alt ist, dann, das machen sie immer, wenn nicht so viele Leute buchen oder so ein Kram. Aber tatsächlich fliegen sie ja durch einen Vogelschwarm. Und das ist eben, soweit ich das weiß, auch für ein Passagierflugzeug relativ gefährlich, wenn Vogelschlag im Triebwerk ist, kann halt schon mal schief gehen. Jetzt, genau, das wäre nämlich jetzt die Frage, ob das sozusagen der Grund für das Triebwerk ist. Also wir kennen ja alle diese Geschichte mit dem US Airways Flug, weiß ich nicht, 1234, der auf dem Hudson River abgestürzt oder eben nicht abgestürzt ist. Das wurde auch verfilmt vor ein paar Jahren. Der Film heißt Sully. Und da geht es ja darum, dass eben so ein Flugzeug in so einen Vogelschwarm geraten ist und dann sind die Triebwerke ausgefallen und der Pilot musste gucken, wo kann ich hier noch landen. Das war nämlich kurz nach Start, ne? Und hat sich dann dazu entschieden, mitten in New York auf dem Hudson River zu landen. Und da gab es ja ein Gerichtsverfahren und so, ob das alles so richtig war und so weiter. Und das ist also durchaus, liegt also durchaus nahe, dass man deswegen ein Triebwerk verlieren kann. Aber ich finde, dieses Wackeln des Flugzeugs und dann die Durchsage, das waren nur Vögel, bis dann das eine Triebwerk wirklich brennt, vergeht ehrlich gesagt viel zu viel Zeit. Also ist das der Grund dafür, dass es brennt? Nee, oder? Nee, also es war die Durchsage kam vom Captain, der dann auch relativ zügig gesagt hat, Kabinencrew, bitte mal nach vorne kommen, wir müssen hier mal was besprechen. Also ja, das dauert schon relativ lange, fand ich auch. Es ist halt scheinbar so, dass ich habe hier gerade die Seite Aero Report offen, dass eine Kollision mit einem Vogel verheerende Folgen haben kann und dass es das Gefährlichste ist, aber die Phase Start und Landung, weil Vögel fliegen halt nicht auf der Höhe, wo sich Passagierflugzeuge normalerweise rumtreiben. Exakt. Das ist halt eben auch noch so ein Fall. Und ja, dann kommt es natürlich auch auf die Größe des Triebwerks an. Also, keine Ahnung, ne? Was fliegt da für ein Vogel rein? Ist es irgendwie eine Kanada-Gans, die irgendwie 6, 7, 8 Kilo wiegt? Oder ist es eben ein kleiner Spatz? Der wird einfach klein gehäckselt, das merkst du gar nicht. Aber wenn da natürlich entsprechend Masse da ist, dann kann das natürlich schon mal passieren, dass sich da was vertut. Und diese Flugzeugturbinen, die Turbinenblätter drehen sich ja mit einer unglaublichen Geschwindigkeit. Und jetzt stell dir vor, da wird eins aus der Verankerung gelöst und dann reißt das halt das ganze restliche Triebwerk auf. Also das kann durchaus schon so passieren. Das steht jetzt alles hier nicht in dem Aero-Report. Das ist jetzt mehr meine Mutmaßung, weil die beschäftigen sich in dem Artikel damit, dass die, was man machen kann, um Vögel von Flughäfen zu vergrämen. Aber das sind natürlich, weil hier steht sogar, die Kräfte, denen ein Flugzeug standhalten muss, wenn es in der Startphase mit einigen 100 Stundenkilometern auf einen bis zu 4 Kilo schweren Vogel trifft, sind enorm. So, Kollisions mit einem Vogel stellt eine dynamische Strukturbelastung dar, die nur Bruchteile von Sekunden dauert. Und das ist eben schwierig. Und dann können wir aber ausschließen, dass das passiert ist. Also wir wissen weiterhin nicht, warum das scheiß Triebwerk anfängt zu brennen. Hat es aber gemacht und dann ist dann die Tragfläche abgerissen und da war ein Loch in der Wand. Ne? Und ich finde, abgesehen davon, dass nicht erklärt wird, warum, ist der Absturz dann auch ganz gut gemacht im Film. Ich finde, das sieht ganz, ganz gut aus. Also auch dieses, wie die Leute da rausfliegen und so. Es sieht schon echt krass aus. Also da kann ich Leute verstehen, die dann irgendwie Schiss davor haben. Aber ein dicker Patzer, nämlich in der Einstellung, als sozusagen unter Wasser gefilmt wird und man von unter Wasser das Flugzeug eintauchen sieht. Nämlich ist das Flugzeug in dem Moment noch komplett intakt, obwohl ja eigentlich schon eine Tragfläche fehlt und ein Riesenloch in der Seite ist. Ist mir aufgefallen, dass es zwar cool animiert ist, aber ist leider falsch. Ja, also das Flugzeug bleibt auch intakt. Also das behält auch beide Tragflächen. Also das Loch ist vor der Tragfläche. Das ist das Merkwürdige daran. Das habe ich auch nicht verstanden, wie dieses Loch entstanden sein soll. Doch, da ist nicht was vom Triebwerk. Ach so, ja klar. Du unterstellst, dass das Teil, was da abgeflogen ist und das Loch eingerissen hat, ja eigentlich bei 1000 km/h woanders hin hätte fliegen müssen. Richtig, genau. Ja gut, vielleicht ist er kurz seitlich geflogen. Jetzt ins Schleudern geraten. Genau. Irgendwie sowas. Da musst du in der Gans ausweisen. Das ist ja was. Doch Vögel. Chicago-Wende. So. Ja. Ja, also, und dann ist es natürlich problematisch da, die Szenerie. Richtig. Also ne, natürlich so Ava mit ihrer grundsätzlichen Angst vor dem Leben und davor, dass sie vielleicht doch nicht alleine klarkommen kann. Dann Jad, ihr Freund, der mir also den ganzen Film komplett auf den Sack gegangen ist. Super nervig. Also schon am Flughafen, ne, wie er über seine Freundin spricht, dass sie ja nie irgendwo alleine hingehen darf und ob sie überhaupt mitkommen kann und sowas. Das fand ich schon nicht okay. Dann ist sie endlich da, dann macht er ihr so eine halbe Szene, weil ihr Bodyguard dabei ist. Was soll das denn jetzt? Wir wollten doch allein in Urlaub. Ich habe nur meinen besten Freund Kyle mit dabei und du? Ja, genau. Geht's noch? Und dann ja auf dem Weg zum Boarding nochmal, ne? In diesem Gang nach dem Security-Check, dass sie da dann nochmal darüber sprechen, so hey, wieso hörst du jetzt auf zu studieren und beim Startup zu arbeiten? Bist du verrückt? Was schmeißt du alles weg von deinem Leben? So, mein Gott, Junge, halt doch einfach mal die Klappe und lass sie eigene Entscheidungen treffen. So, du kannst nicht die ganze Zeit dich beschweren, dass ihr Vater sich in ihr Leben einmischt, wenn du das auch machst. Korrekt. So, also wirklich komplett Banane. Er und Kyle ja nochmal viel schlimmer. Also der ist ein Riesenassi. Ja, der ist echt scheiße. Meine Güte. Ponyclub Sylt. Oder was? Kommen wir später nochmal zu. Aber einen coolen Move hat er auf jeden Fall. Was mir dann als nächstes aufgefallen ist, also das ist natürlich erstmal eine problematische Situation so. Sie sind halt in Luftblase gefangen. Ich glaube, das ist nicht unrealistisch. Wenn es oben dicht ist, dann, dass da die Luft nicht entweicht tatsächlich. Das ist ja wie wenn du mit so einem umgedrehten Kanu ins Wasser gehst quasi. Ja. Ne? Und ja, dann. Also ich hätte halt erwartet, also wenn ein Flugzeug mit so einem riesen Loch relativ flach auf dem Wasser aufsetzt, dass es dann zügiger vollläuft, dass sich also vielleicht keine Luftblase bilden kann, aber Mag ja sein. Lass mal nicht nachstellen. Besser ist. Und dann versuchen sie ja einige Leute, also gerade die Oma da, ne? Mhm. Die wird ja, die ist ja bewusstlos quasi. Und dann fast tot, die müssen ja wieder. Wird sie wiederbelebt. Ja. Mit der Herzdruckmassage. Genau. Ich habe neulich Erste-Hilfe-Kurs gemacht und wenn ich mich nicht recht entsinne, ist das völliger Quatsch. Bei Ertrunkenen tatsächlich. Hm. Weil das, wie das immer dargestellt wird, ist ja ha, ha, ha, ha, staying alive. So in der, ne, ist ja immer die. Und irgendwann spucken die Leute Wasser aus. Das ist ja, also. Man drückt ja die ganze Zeit darauf, auf den ganzen Apparat. Mhm. So. Und irgendwann hofft man, dass das Herz wieder anfängt zu schlagen. Was eigentlich auch gar nicht funktionieren kann, weil man zwischendurch Stromschläge geben muss. Aber gut. Und dieses Wasser ausspucken, nur weil das Herz wieder schlägt, ist ja eigentlich, das ist so eigentlich, das wird immer in Filmen so dargestellt, aber das ist doch eigentlich Unsinn, oder? Also ich, keine Ahnung, weil ich mich viel zu lange nicht mit Erster Hilfe beschäftigt habe in meinem Leben. Ich war immer der Meinung, dass der Defibrillator erstmal eine Nulllinie erzeugt, von der aus du dann mit Herzdruckmassage sozusagen, weißt du, wie wenn man ein Auto anschiebt oder so, das Herz wieder in Gang kriegst. Und beim Ertrinken ist es ja so, dass du Luft in der Lunge hast. Also, und ausspucken heißt ja, das ist ja wie das Wasser kommt irgendwie aus dem Magen oder sowas. Da bin ich nicht sicher, ob man das einfach so wieder rauskriegt. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass wir Leute haben, die sich mit Erster Hilfe sehr, sehr gut auskennen in unserem Publikum, die uns das garantiert in einem hervorragenden, fundierten Kommentar erklären können. Ja. Werden sie hoffentlich auch tun. Ich habe da wahrscheinlich beim Erste-Hilfe-Kurs auch das nur so halb so mitbekommen. Aber genau, das Thema mit Wasser in der Lunge und nicht in der, da, wo man es wieder ausspuckt, ist auf jeden Fall eins. Und wenn die Person nicht atmet, also ein Problem ist ja auch Sauerstoffmangel im Hirn. Ja. So. Und deswegen pustet man da ja rein, weil Ausatmen immer noch einen Restsauerstoff hat. Aber er hat ja auch nicht ein einziges Mal irgendwie wieder reingepustet. Ja. Genau. Also, naja, egal. Übrigens, Herzdruckmassage muss ich noch kurz einmal abbiegen. Wir haben ja gerade so ein bisschen das Pet-Peeve, Gesche und ich, dass wir den Landarzt gucken. Seitdem wir hier in der Schlei-Region wohnen, hier wurde das gedreht damals, als es gelaufen ist. Und deswegen haben wir irgendwie aus Gag angefangen, mal eine Folge oder zwei zu gucken. Und jetzt sind wir so ein bisschen investiert in diese ganze Geschichte rund um Dekelsen und Dr. Mattisen. Der macht gelegentlich auch Herzdruckmassage, aber der macht es so scheiße, dass ich mich beim ersten Mal gefragt habe, was tut der denn da? Also man ist ja klar, dass man nicht richtig drücken kann, wenn die Person, die man da im Film wiederbelebt, in großen Anführungszeichen, noch am Leben ist. Das geht nicht, das darf man auf gar keinen Fall. Aber sie macht halt so eine ganz merkwürdige Bewegung, das halt so ein bisschen aussieht wie bei einer Partnermassage in etwa. Und gerät dabei aber völlig ins Schwitzen und außer Atem und dann werden die Leute wieder ganz theatralisch wach und sagen, oh, Herr Doktor, Sie haben mir das Leben gerettet. Ja, also das sah hier zumindest ein bisschen besser aus. Da waren sie cleverer. Aber so, ob man das heute so machen würde, weiß ich nicht, Digga. Keine Ahnung. Zum Landarzt könnte ich jetzt so viele Geschichten erzählen, weil ich komme ja aus Kappeln und das Wort, also Dekelsen ist ja Kappeln, ne? Ja. Und ihr seid offenbar noch bei Dr. Mattisen. Danach kommt ja irgendwann Dr. Ulrich Teschner. Das geht jetzt gerade los. Wir sind gerade jetzt, letzte Folge, die wir geguckt haben, hieß auch Der neue Doktor. Fand ich auch fantastisch. Die haben sich ja in den 80ern überhaupt nichts gemacht aus Spannungsaufbau. Ne? Der Start der vierten Staffel, die erste Folge heißt Der Tod des Dr. Mattisen. Das ist genau das, was da passiert. Das ist sehr gut. Kein bisschen überraschend an der Stelle. Und dann eine Folge, wo Dekelsen als komplett in Trauer ist, wo sie das alles verarbeiten. Und jetzt die dritte Folge heißt auch Der neue Doktor. Da gibt es auch gleich ein neues Intro. Da steht er dann schon, wird so im Porträt gezeigt, wie er so auf die Schlei guckt. Aber in der Folge selber geht es dann noch darum, ob er sich mit Dr. Mattisens Mutter über die Miete der Praxis überhaupt einig wird. Also ganz klar. Spoiler, ja, wahrscheinlich schon. Ja, möglicherweise. Wenn du in der Folge, also Fun Fact, Ulrich Teschner, gespielt von Walter Plate, war Stammgast in meiner Stammkneipe in der Palette früher. Und das ist alles fußläufig von meinen Eltern entfernt. Und wenn dort Szenen sind, wo man eine Schulklasse sieht, besteht die Chance, dass du deinen Podcast-Partner da irgendwo entdeckst, weil wir als Einwohner Kappelns und gerade als SchülerInnen wurden halt ab und zu mal gefragt, ob wir da mitspielen wollen. So als Statisten halt, ne? Ja. Wir waren regelmäßig Statisten im Landarzt. Und dann war ich in so einer Kartei drin, ne? Weil ich da mal durch den Hintergrund gelaufen bin. Und später, als dann schon Dr. Jan Bergmann da war, das Wayne dann der Carpendale. Wayne Carpendale. Ich darf Wayne sagen. Haben sie mich nämlich angerufen, ob ich nochmal eine Statistenrolle machen will, weil ich war da irgendwie in der Kartei und ich würde dem Profil passen. Und habe tatsächlich eine Rolle im Landarzt bekommen mit einem Satz, den ich auch, also eine Sprechrolle tatsächlich. Ach, Unfug. Doch, bin ich dann da auf diesem Hof gewesen in Lindaunis, wo sie das drehen. Und dann wurde mir der Arm vergipst. Und dann ist der Opener der einen Folge ist halt, dass ich quasi mit Wayne, wir haben uns lang unterhalten, weil die Szenenvorbereitung so lange gedauert hat. Wir saßen in dem fiktiven Arztpraxis von Dr. Jan Bergmann, wo übrigens alles gebrandet ist. Ne? Der hat ein Rezeptblock und Visitenkarten, alles mit Dr. Jan Bergmann drauf, obwohl es alles gar nicht, also es ist verrückt, was da alles produziert wird. Und dann haben wir uns unterhalten, so, was machst du so, die Stars, ja, kannst ruhig Wayne sagen und so weiter. Und dann kommen wir da irgendwann in der Szene, kommen wir halt aus seinem Büro raus, aus seinem Behandlungszimmer und er sagt so, Eckert heiße ich. Ja, Herr Eckert, ne, beim nächsten Mal die Leiter ein bisschen fester stellen und so. Ja, okay, Wiedersehen, Herr Doktor, sag ich dann. Und dann gehe ich raus und die Sprechstundenhilfe, die zum ersten Mal in ihrem Leben zu spät kommt, haut mir fast die Tür ins Gesicht, als sie dann reinkommt. Das war mein großer Fernsehmoment. Sehr gut. Ja, die lief dann irgendwann 2000, da war ich in Kanada, 2009, im Januar, glaube ich, lief die. Das ist ein bisschen, ja, hast du noch was aufzuholen? Ende. Ja, so gegen Ende. Ja. Also hast du noch ein paar Staffeln vor dir. Das ist ja das Krasse. Es sind ja 22 Staffeln von dem Mist gedreht worden. Und was mich massiv nervt, in der ZDF-Mediathek sind Staffeln 1 bis 5 und Staffel 18. Oh, das ist ja doof. Richtig. Und es gibt durchaus eine DVD-Komplettbox, aber die kostet 350 Euro. Und ich bin noch nicht sicher, ob es mir das wert ist. Ja, ich glaube, du bist schwach. Wahrscheinlich. Aber würde mich mal interessieren, wenn du das tatsächlich wiederfindest, die Szenen. Ja. Das würde mich, ja, ich hatte es nämlich nicht mehr gefunden. Weil ich weiß, meine Freundin glaubt mir das immer nicht, dass ich im Fernsehen war. Na, ich bin sehr, sehr gespannt. Wo waren wir? Ach, Herzdruckmassage, sagst du. Genau. Ja. Da bin ich überhaupt gar nicht so stark drüber gestolpert. Mir hat das Mädchen halt leid getan, weil die eigentlich, ich glaube, die mochte ihren Opa ein bisschen lieber, der es nicht überlebt hat. Ja. Ja, sie sind halt sehr pragmatisch mit allem in der Situation. Ne? So jetzt, wir müssen irgendwie was tun, damit wir mehr Luft haben, damit wir hier länger warten können, bis wir gerettet werden. Und Oma sagt dann halt so, also als wir vorne saßen, bei uns nebenan in der Reihe, da saß jemand, der hat so eine medizinische Sauerstoffflasche. Da müsste ja noch was drin sein. So, die könnte man ja holen. Also sprich, so sie fangen sofort an zu plündern. Das fand ich irgendwie, ich hätte jetzt erwartet, wenn du in so einer Situation bist, dann hast du ja erstmal Emotionen. Naja, ein bisschen was anderes zu tun. Genau. Na gut. Aber andererseits. Das ist ja sehr emotionslos, halber, ja, ne? Genau. Aber andererseits haben sie halt eben Brandon als Elite-Bodyguard, der alles komplett im Griff hat. Und sie sagt ja dann auch so, ja, sie ist Veteranin, sie hat im Irakkrieg als Krankenschwester gearbeitet. Also die ist vielleicht auch mit stressigen und emotional schwierigen Situationen ein bisschen besser vertraut. Vielleicht liegt es einfach daran. Ja, fand ich komisch. Also die Kuriosität fängt ja an, als Ava ihr Handy checkt. Und, kein Empfang. Dachte ich auch so, okay, welche Richtung gehen wir jetzt? Weil das ist keine große Überraschung. Und das war echt der geilste Spruch von Kyle. Direkt nach dem Absturz. Sie sitzen noch in ihren Plätzen. Ava checkt ihr Handy. Und er fragt, hast keinen Empfang? Und sie, nee. Und er sagt, der beschissenste Tag ever. Das fand ich großartig. Sehr gut. Was ich dann wiederum sehr schön fand als nächstes, ist, wie der Hai sehr subtil vorgestellt wird. Also da, fantastisch. Es ist so eine Szene, wo halt die irgendwas durchwühlen da, so weiter. Und dann geht eine Person aus der Szene raus und die Kamera geht noch so ganz bisschen, so ein Halbzoom an so ein Fenster und da draußen schwimmt noch einmal der Hai lang. Das fand ich sehr schön gemacht, tatsächlich. Genau, also es ist nicht so auf die 12, sondern du hast halt erstmal so einen Moment, wo du denkst, hier geht's gleich los. Ja. Genau. Und dann fängt der O'Brien an zu tanzen. Der heißt natürlich nicht O'Brien, der heißt Brandon. Aber für mich ist es O'Brien. Ja. Und eins hat er in seiner Bodyguard-Ausbildung auf jeden Fall gelernt: Tauchen, Junge. Der kann echt lang tauchen, Junge, Vater. Ja. Also der ist da erstmal 3 Minuten weg. Richtig. Und er soll doch eigentlich diese Sauerstoffflasche holen. Genau. Und die Kappe von Omas, von Opa. Genau. Und wenn er schon da ist, soll er auch bitte die Cappy von dem toten Opa holen. Und er so, ja, Prioritäten, Freunde, ne? Was macht er zuerst? Die Kappe. Richtig. Oh. Erstmal die Cappy. US Army. So, ja, gib her. Ja, schön. Überhaupt können die alle sehr lange die Luft anhalten, wenn es drauf ankommt. Habe ich auch später nochmal, dass Ava auch ganz gut talentiert darin ist, im Luftanhalten tatsächlich. Wie ist er wirklich, sagen. Also mehrfach unter Wasser. Junge, Junge. Wirklich. Ja, und überhaupt, also da fand ich auch, als Brandon da vorne ist und wieder zurückkommt, also er war ja schon, er kommt ja schon verletzt an mit Oma unterm Arm sozusagen und taucht dann nach vorne, um diese Sauerstoffflasche zu besorgen. Da verwickelt er sich dann doch irgendwie in den Hai. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich dachte halt, okay, wir haben hier Brandon, der rettet hier die ganze Nummer und der ist dann auf einmal weg. Ja, der, ja, stimmt. Ja, also das war klar, Heldentod, aber durchaus so im Vorbeigehen irgendwie. Das war das einzig Überraschende an dem Film, dass der so früh gehen musste, weil sonst, finde ich, ist es alles sehr vorhersehbar. Ja. Und überhaupt die Rolle des Hais oder der Haie ist sehr klein in dem Film, ne? Also das ist anders als in sonstigen Filmen, die wir hier so besprechen. Das stimmt. Ich würde gerne mal auf die Oma eingehen. Unbedingt. Ich habe mir aufgeschrieben, die Oma ist von allen die heftigste. Erstmal kann die alle verarzten. Ja. Und dann haut sie raus, dass sie mit 16 den Schulrekord im Schwimmen gebrochen hat. Einfach eine badass Granny. Und am Ende, so viel sei gesagt, opfert sie sich ja auch. Ne? Ja. Super brave. Ob das notwendig war, weiß ich gar nicht. Ich glaube, sie hat einfach gesagt, ey, ganz ehrlich, den Weg nach oben schaffe ich eh nicht, dann... Ja. Sie dann, sagt ja auch, ich halte euch nur auf. So. Ja, genau. Und dann lieber die Pressluftflaschen von den Tauchern oder von dem Taucher, der dann vorne ja auch irgendwie halb zerkaut noch in so einem Sitz kauert, dann lieber da alle anderen mit retten und sie bleibt hinten sitzen und wartet auf Hank. Das war schwer. Gott, oh Gott. Ja. Ja, das stimmt. Ach ja. Kurz bevor es dann richtig spannend wird, hat Kyle nochmal so einen großen Moment. Also, erstens fangen ja an, sich da irgendwie sich vorzubereiten für den Aufstieg, sag ich mal, ne? Und Kyle hält genau das für die richtige Situation, den Flugbegleiter Danilo als Saftschubse zu beleidigen. Also, Timing muss man ihm lassen. Der Typ, ey. Absolut brillant. Und also, wenn ich jetzt Danilo gewesen wäre, hätte ich ihm sowas von den Saftwagen in die Rippen geschoben. Ja. Na gut. Und dann war ich kurz Fan von Kyle, weil er sich denkt, das ist ja genau der richtige Moment, um sich erstmal eine Hülse aufzuknipsen. Also, da dachte ich so, ach guck. Der kann doch was. Sitzt da, absolutes Chaos, schwimmt ein Bier vorbei. Ja, geil. Ja, wer weiß, wenn es mal wieder was gibt. Weißt du? Ohne zu überlegen. Ey. Einfach, da dachte ich so, ja, Mann, Bruder, ich mach mir auch eins auf, Alter. Sensationell. Und dann, ich weiß nicht, ob du da noch was hast, aber später sieht man dann den Hai ja nochmal im One-on-One tatsächlich, ne? Oh ja, das war eine super intensive Szene. Auf jeden. Und der Hai sieht nicht kacke aus. Achso, Spoiler ab jetzt. Ne, wieso? Ich dachte, wir sind bei Ava und... Ja, ja gut, aber haben wir ja schon erzählt, dass sie da nochmal... Oder? Nö. Naja, okay, wie auch immer. Sie sind, aber ist er noch im Flugzeug? Ja. Da ist sie da vor dem, als Letzte vor dem Loch. Und da kommt der Hai da rein und guckt sie an. Und da haben sie so ein kleines High-Noon-Standoff. Und da sieht der Hai wirklich... Das sieht super wirklich aus. Super gut aus, genau. Und er schwimmt dann nach hinten, um mal zu gucken, was da noch so zu kauen gibt. Und dann kommt ja noch ein zweiter Hai. Genau. Und das geht dann irgendwie schief. Also da muss sie dann abhauen und sie schwimmt natürlich genau in die Richtung nach vorne, wo das Flugzeug dann jetzt auch langsam anfängt abzustürzen, also noch weiter runter. Ja. Wie sie da überhaupt rauskommt, habe ich wirklich die Orientierung verloren. Ich habe irgendwann nicht mehr geschnallt, in welche Richtung sie schwimmt. Eigentlich hätte das von der, also Ich habe zwei konträre Annahmen dazu. Nämlich einerseits müsste doch, wenn sie da sozusagen schwimmt und das Flugzeug, die Masse geht runter, dass sie sozusagen eigentlich da an dem Ort, wo sie es bleiben müsste und dadurch nach oben, also das Flugzeug geht runter, aber sie geht nicht unbedingt mit, weil sie ja in dem Wasser ist, aber nicht im Flugzeug. Eine Sogwirkung. Genau, konträre Annahme dazu, Sogwirkung, da hätte sie aber nie im Leben geschafft, überhaupt rauszukommen. Richtig, genau. Oder dann später neben dem Flugzeug, das gerade weiter abstürzt, nach oben zu schwimmen. Also das genau, das dachte ich auch so. Da muss doch ein unfassbarer Sog eigentlich sein, dass sie da, dass es gar nicht geht. Aber das Ende ist dann ja sogar, also im Vergleich zum Rest des Films, auf jeden Fall spannend, finde ich. Also, das stimmt, ja. Ne? Genau. Aber dann kommen wir vielleicht zur größten Frage, die ich so hatte. Und deswegen habe ich dich auch so direkt benannt im Intro unseres Podcasts heute. Thema Druckausgleich beim Auftauchen. Ja. Taucherkrankheit für alle. Ja, aber also, hallo. Es wird ja nicht ganz klar, wie tief das Flugzeug tatsächlich liegt. Das wird ja nie gesagt. Und die beiden Rettungstaucher, die kommen nicht mehr dazu, eine Dekompressionspause zu machen auf dem Weg nach oben. Aber also so wie das aussieht und so lange wie sie unterwegs sind, hätte ich jetzt erwartet, müssen sie irgendwo mal theoretisch eine Pause einlegen, damit sie eben keine Taucherkrankheit kriegen. Oder sie müssten eben gleich im Helikopter entsprechend behandelt werden. Das geht nun nicht, weil man vorher nicht wusste, wie weit unten sie liegen. Und ich glaube auch nicht, dass die entsprechenden Gerätschaften in einem Helikopter transportiert werden können. Es hat mich sowieso gewundert, dass da nur Hubschrauber unterwegs sind und kein Suchschiff oder so. Das hätte man ja auch in die Richtung mal beordern können. Ja. Ja, das braucht wahrscheinlich ein bisschen länger einfach, ne? Ja. Also, nochmal zur Taucherkrankheit. Die Art und Weise, wie sie nach oben kommen, ist ja, sie holen sich Luft von diesen Tauchflaschen und dann gehen sie aus dem Loch des Flugzeugs raus und ziehen an ihrer Schwimmweste, dass sie sich vollpumpt und dann werden sie nach oben gefeuert. Genau. Und die Geschwindigkeit, in der sie das darstellen, ist sehr schnell, finde ich. Also, aber ich meine, gut, im Zweifel riskierst du das, ne? Besser als ab. Natürlich. Ja, wobei, also Danilo und Rosa haben ja eigentlich keinen Zeitdruck in dem Sinn. Weil die haben ja die Sauerstoffflasche dabei, Beatmung. Die Pressluft. Bei Eva ist es was anderes. Ja. Aber ja, das ist halt so, wo ich dachte, also ne, sie taucht da, das ist ja sowieso schon ein langer Weg vom Heck bis nach vorne zu dem Loch. Dann muss sie da erst noch einen Moment sitzen bleiben, bis der Hai sich entscheidet, sie nicht zu fressen. Dann haut sie ab vor dem zweiten Hai, schwimmt dann noch aus dem Flugzeug raus und danach noch bis an die Oberfläche. Untrainiert, also ja, schon eine lange Zeit, die sie da tauchen. Schwierig. Na gut, aber haben wir gesehen. Haben wir gesehen, ganz genau. 90 Minuten dauert der ganze Spaß, FSK 16 ist, wie gesagt, noch nicht so wahnsinnig lange auf dem Heimkinomarkt und wie gesagt. Auf dem Heimkinomarkt auch nicht. Oh, dankeschön. und sieht nicht so wahnsinnig schlecht aus, kann man sich mal geben. Fällt aber eher so in die Kategorie dieser Filme wie Shark Night 3D. Also gar nicht so schlecht gemacht, aber irgendwie so bedeutungslos, dass man den wahrscheinlich schnell wieder vergisst. Ja. Ja. So kann man das ganz gut zusammenfassen. Genau. Gut. Kommen wir zu Shark News oder was? Ja. Wir haben in Episode 92 schon gemutmaßt und es auch schon nach der Aufnahme in die Shownotes aufgenommen. Im Wasser der Seine ist der fünftmeist gestreamte Film auf Netflix bei den nicht-englischen Filmen. Das kam zwischen der Aufnahme und der Veröffentlichung der Episode raus. Da gibt es nochmal einen Artikel bei filmstarts.de, den wir euch da verlinken. Ja. Es ist ein Surfer bei einem Haiangriff vor Hawaii gestorben. Warum erwähnen wir das? Weil die Person, die gestorben ist, ein nicht ganz unbekannter Schauspieler ist, der bei Fluch der Karibik auch mitgemacht hat, und zwar Tamayo Perry. Der ist, ja, wurde einfach von einem Hai gebissen beim Surfen, wurde mit schweren Bisswunden an den Strand gebracht und ist dort leider seinen Wunden erlegen. Genau, und es gab es dann vor kurzem auch noch da ist noch ein Mann, der bei einem Haiangriff sein Bein verloren hat, das konnte aber wieder angenäht werden. Ja, auch da in Australien unterwegs gewesen, vor der Ostküste Australiens hat die Polizei das Bein eines Surfers im Spülsaum gefunden und weil sie schnell reagiert und eine Kühlbox in der Nähe hatten, konnten die Chirurgen aktiv werden und das Bein wieder annähen. Yes. Es gibt gute Nachrichten aus dem Hause Lego. Und zwar, haben wir ja schon mehrmals berichtet, dieses von Fans entworfene Lego-Set zu Jaws kommt jetzt doch tatsächlich und es kommt, es müsste jetzt theoretisch schon da sein. Also die News haben wir schon vor einigen Monaten eingetragen. Vor der Sommerpause streng genommen. Genau. Zuletzt upgedatet wurde der Artikel am 20.06. Und zwar gibt es tatsächlich jetzt das Der Weiße Hai Lego Set, hoffentlich. Ich habe jetzt noch nicht rausgefunden, ob man es wirklich irgendwo kaufen kann. Und wir wissen halt auch nicht dadurch, wie nah diese Umsetzung des Produkts dann auch am ursprünglichen Fanentwurf war. Angeblich soll es um die 1500 Teile haben. Und wir sind natürlich ganz gespannt. Vielen Dank an Kai, der das hier nochmal eingeworfen hat. Genau, ich glaube, ich habe irgendwo einen aktualisierten Artikel dazu gefunden, den verlinke ich dann auch noch mit dazu. Es war vergleichsweise teuer und sah gar nicht so scheiße aus. Ich habe auch schon ein, zwei... 150 Euro. Genau, richtig. 150 Euro und es gab einige Reviews dazu bei YouTube. Vielleicht finde ich da auch noch was, was man da noch verlinken kann. Schon eine Menge, ne? Ja. Also 150 Euro, sind das Lizenzierungsgebühren, Alter? Das ist ja heftig. Ja, es ist einfach teuer, ne? Das ist so. Krass. Ja. Ja, es gibt einen neuen Film von Asylum, nämlich Shark Warning. Und das ist offensichtlich ein 1:1 Rip-Off vom Weißen Hai. Da gibt es jetzt einen Trailer zu. Und ja, mein Gott, es ist halt genau das, was man erwarten würde. Wir sehen da einen mittelmäßig gut animierten Hai. Wir sehen da Leute, die mit Spielzeugangeln unterwegs sind und ja, Leute mit Schrotflinten. Taucher mit Bomben. Taucher mit Bomben. Alles ist mit am Start. Ich freue mich jetzt schon. Es wird super, wir werden darüber reden. Das eindeutig. Ist absolut klar. Ja. Was wir ganz oft bekommen haben, auch von euch, ist der Hinweis auf den Tagesschau-Artikel. Der beinhaltet, dass vor den Küsten Brasiliens Haie mit Spuren von Kokain im Körper oder Blut oder wie auch immer gefunden wurden. Die können jetzt noch nicht genau sagen, was das mit den Haien macht, aber auf jeden Fall Cocaine Shark, ich höre dir rufen. Ne? Genau. Also die haben halt irgendwelche Haie gefunden, das sind ja die größtenteils jetzt keine großen weißen Haie, sondern halt es gibt ja auch ganz viele andere kleine Haiarten. Und die haben die untersucht. Und es kommt natürlich durch die Abwässer. Ne? Also solche ich sag mal, Drogenvorkommen werden ja häufig über die Abwässeranalysen rausgefunden. Ne? Wie das Abwasser in Hamburg und Berlin und Frankfurt wahrscheinlich belasteter ist als das von Recklinghausen. Und so ist es halt auch dort, dass das Abwasser eben ins Meer gespült wird und so gelangt es zu den Haien. Es ist also nicht so, dass sie da irgendwie alle komplett Hai sind, die Tiere, sondern das sind einfach so Mikrospuren, die dann eben über das Wasser aufgenommen wurden. Und das konnte eben nachgewiesen werden jetzt. Wurde uns häufig geschickt. Und einige Nachrichten waren noch so, ey, da könnte man doch mal einen Film draus machen. Und ich denke mir so, ja, kann man einen Film draus machen? Kann man auch noch eine Podcast-Folge draus machen? Haben wir in Folge, weiß ich gar nicht, 90? Irgendwie sowas, ja. 86. 80, ja. China hat einen 5 Meter langen Forschungshai gebaut. Die Staats- und Parteiführung bestreitet jedoch, dass der Mecha-Shark im Kampf gegen den Mega-Shark eingesetzt werden soll. Das wiederum habe ich mir jetzt ausgedacht. Es ist ein Hai aus Robotertechnologie, 5 Meter lang und der soll das Meer erforschen und unter ähnlichen Tieren unterwegs sein, ohne von denen großartig belästigt zu werden. Und ja, das ist halt ein, sieht so ein bisschen aus wie der ferngesteuerte Hai, den ich hier mal geschenkt bekommen habe, den ich, wenn wir in Dänemark im Ferienhaus sind, wieder im Pool schwimmen lassen kann mit der Fernbedienung, weil ich ja keine Badewanne habe. Und fürs Waschbecken ist der zu groß. Richtig. Sieht ein bisschen, also ich finde, hätten sie nach außen noch ein bisschen liebevoller darstellen können. Ja. Aber sieht so ein bisschen aus wie ein Walhai und kann bis zu 20 Meter tief tauchen. Bewegt sich ein bisschen ruckartig, aber ich glaube, das wird den Fischen egal sein. Ja, denke auch. Die denken sich eh so, was what the fuck. Ne? Ja. Es gibt dann wieder News vom Grönlandhai, ne? Bester Mann, Grüße gehen raus. Und zwar haben ein paar Forscher das Genom dieses Grönlandhais entschlüsselt. Also für die, die jetzt, bei denen es nicht klingelt, Grönlandhai ist so der älteste Hai, den es gibt. Die werden so ein paar hundert Jahre alt. Und die Forschenden wissen nun, warum er so alt wird. Und zwar sein Stoffwechsel verlangsamt sich im Alter nicht, so wie bei uns Menschen zum Beispiel. Und er hat sogenannte springende Gene, die ihre Position im Genom verändern und so schadhafte Stellen quasi reparieren. Klingt total Science-Fiction-mäßig, ne? wie so ein Superheld, der sagt, ach guck mal hier, warte, da blutet's, blutet nicht mehr. So stelle ich mir das zumindest vor. Und da gibt's auch einen längeren Artikel auf Der Standard. Und ja, da wird es auch nochmal ein bisschen genauer erklärt. Ist auf jeden Fall spannend. Ja, auf jeden Fall. Und es gibt The Reef Stalked nun bei Prime. Den haben wir aber noch nicht besprochen. Deswegen taucht er gleich nicht in der Streaming-Liste auf. Danke an Mai König. Der steht noch auf unserer Liste. Wenn ich richtig informiert bin, dann irgendwann Anfang des kommenden Jahres sollte er dran sein. Genau. Schauen wir mal. Brillante Überleitung. Eigentlich in der High Alarm TV-Vorschau haben wir im Free-TV nichts, aber wir haben mal wieder zwei Filme im Pay-TV. Und zwar läuft am 28.09. um 0.35 Uhr auf RTL Nitro Zombie Shark, The Swimming Dead. Und am 2. Oktober um 13.05 Uhr sowie am 13. Oktober um 18.35 Uhr auf Sky Cinema läuft Sharkbait. Zu beiden gibt es natürlich eine High Alarm-Folge, das ist klar. Dann haben wir im Streaming-Angebot auf werstreamtis.highalarmpodcast.de folgende Filme in den Flatrate-Angeboten der gängigsten Anbieter. The Shallows auf Netflix, Deep 4 auf Netflix und Im Wasser der Seine auf Netflix, haben wir eben drüber gesprochen. Dann läuft Open Water auf Magenta TV und Join. Alle vier der Weiße Hai-Filme laufen bei Magenta und der erste, der originale Weiße Hai läuft obendrein noch bei Netflix und Prime. Auf RTL Plus gibt es High Alarm auf Mallorca und Shark Waters sowie Sharkbait. Und auf Wow und Sky Go laufen ebenfalls Sharkbait sowie The Black Demon und Mac 2. Und dann gibt es natürlich wie immer ganz, ganz viele auf Prime, nämlich Year of the Shark, Mac, Landshark, Sharktopus, Sandshark, Shark Season, From the Depths, Megalodon Rising, Five-Headed Shark Attack, Sharknado 2, Swim und Jurassic Shark. Also eine ganze Menge Angebote für die kälter werdenden Herbstnächte. Großartig. Wenn es draußen so kalt wird wie das Wasser im Ozean, dann wisst ihr, was ihr machen müsst. So ist es. Haifilme gucken. Das sollte man ohnehin immer machen. Sowieso. Ich mache das jetzt auch gleich, wenn ich hier mit allem fertig bin. Also unsere beiden Gast-Teenies haben schon angekündigt, dass wir heute Filmabend machen. Und eine von den beiden hat Sharknado noch nicht gesehen. Und ach, das hey. Lassen wir uns natürlich auf gar keinen Fall entgehen. Wir werden gleich noch Snacks vorbereiten und dann geht das hier los. Das wird fantastisch. Ich habe Bock. Ja, wunderbar. Ich werde auch noch einen Film gucken heute, aber keinen über Haie. What? Das spare ich mir für nächsten Monat auf, wenn wir uns wieder hören. In das wird Sinne, super. Ich freue mich sehr. Schwimmt nicht so weit raus. Und bis zum nächsten Mal. So ist es. Ciao. Tschüssi.